Schnecken an schneeweißen Stränden. Hinter uns liegt bald die glückliche Insel. Du hast keine Angst, mit mir hinauszufahren. Schnell wie ein Delfin in die Wellen hinein. Katamaran, so weit uns dein Segel trennt. Flieg, Katamaran, unendlich weit hinaus aufs Meer. Ich fühle mich mit dir hier wie neu geboren, denn wir beide sind mit dem Wind eins geworden. Weil du mich liebst, geht die Sonne nicht unter. Mit dir leben heißt, frei und glücklich zu sein.